Die Nächte von Saint-Germain. Kriminalhörspiel in zwei Teilen nach dem Roman von Leo Mallet. Zweiter Teil: Brillanten und blaue Bohnen. Vor 10 Tagen war Charles McGee im Hotel Diderot ermordet worden. Und vor 4 Tagen war auch der Portier des Hotels, Bernard Lebailly, eine Leiche. Monsieur Grandier von der Versicherungsgesellschaft, in dessen Auftrag ich von McGee ein hübsches Schmuckkästchen im Wert von 150 Millionen alten Francs abholen sollte, war sauer. Wir sind am toten Punkt. Und was Sie betrifft, Würmer, schweigen wir lieber. Meine Moral war unten. Und sie besserte sich auch nicht, wenn ich an meine neuen Freunde aus dem Cave Bleu dachte. Mein lieber Remy, Nestor Burmard ist ein alter Freund aus seiner großen Zeit. Er ist Privatdetektiv. Hier im Quartier muss man wohl mit allem rechnen. Im Cave Bleu fand die Wahl zur Miss Müll statt, wo sich die ganze Möchtegern-Bohème besoff. Ein paar davon gaben sich anschließend zu Hause bei Germain Saint-Germain den Rest, kotzten dem selbsternannten Poeten des Quartier auf die Teppiche und fühlten sich existenzialistisch bedeutend. Es sind mir völlig egal, die Teppiche. Mit meinem Geld kann ich mir jeden Tag neue kaufen, wenn ich will. Ich hatte genug von den schrägen Vögeln, den besoffenen Literaten und verliebten Besoffenen. Vor allem ging mir dieser Polizist nicht aus dem Kopf, der Bernard Lebailly umgebracht hatte. Ich ging mit meiner Sekretärin Hélène in die Rue des Moulins zu Abendessen. Ach, ich bin eine miserable Mitarbeiterin. Habe ich doch glatt vergessen, dass heute Nachmittag jemand angerufen hat. Willst du im Laufe des Abends nochmal versuchen? Jemand? Wer? Hat keinen Namen genannt. Klang aber seriös. Mann oder Frau? Mann. Also, gehen wir. Jetzt? Ins Büro? Wir plauderten und tranken Whisky mit Eis. Durch das offene Fenster wehte ein warmer Wind ins Zimmer. Auf der Rue des Petits Champs herrschte wie immer eine nächtliche Provinzruhe. Hallo? Wer spricht? Nestor Burmer. Gutenberg 9447. Verwählt. Verdammte Scheiße. Ja. Ich ging zum Stuhl, an dem meine Jacke hing, und holte meine Kanone raus. Was haben Sie vor? Mich für alle Eventualitäten rüsten. Der Kerl wollte bestimmt nur wissen, ob ich hier bin oder nicht. Gehen Sie, mein Schatz. Ich warte hier im Dunkeln. Hm. Ich bleibe. Ich schloss das Fenster und knipste das Licht aus. Die Glut von Hélènes Gitanen war der einzige Lichtblick. Nicht gerade kalt hier. Nun ziehen Sie sich doch aus. Reden Sie keinen Unsinn. Die Haustür wurde heftig zugeschlagen. Beinahe sofort klingelte es im Büro. Auf der Straße hörte ich Gerenne. Und jetzt? Jemand hat unten auf alle Klingeln gedrückt. Ja, was soll das? Das frage ich mich auch. Was nun? Wir warteten eine Viertelstunde. Dann machte ich wieder Licht. Ist die Vorstellung zu Ende? Ich zog meine Jacke an und steckte die Waffe ein. Hélène öffnete die Tür zum Flur und stieß einen kleinen Schrei aus. Auf der Matte liegt ein Päckchen. Ich beugte mich über das Päckchen, ohne es zu berühren. Was kann das sein? Kann Ticken, also keine Bombe. Und jetzt, was machen wir damit? Ich trug das Päckchen ins Büro, legte es auf den Schreibtisch und wickelte es aus. Oh Gott. Oh, das ist ja unglaublich. Oh. Oh. Wir sahen ein wahres Feuerwerk. Bunte Flammen tanzten vor meinen Augen. Das Zimmer schwankte und schlingerte. Fantastisch. Und ich sage keine Bombe. Schweißgebadet vor Aufregung, mit trockener Kehle griff ich zum Telefon. Nach einer Ewigkeit wurde abgehoben. Hallo. Monsieur Grandier, hier Burma. Springen Sie aus dem Bett und kommen Sie sofort in mein Büro und bringen Sie Geld mit und den Experten Ihrer Gesellschaft, falls Sie sich mit Juwelen nicht so genau auskennen. Ich habe die Ware. Die Ware? Was? Die Ware? Ja! Helene lächelte mich an. Sie war kaum weniger aufgeregt als ich. Großer Gott. Tja, es gibt also doch einen Gott, hm? Jedenfalls für Nestor. Ja, aber der Teufel soll mich holen, wenn ich begreife, warum... Warum der liebe Gott sich geoffenbart hat? Na, das ist bei der Geschichte nicht das größte Geheimnis. Aber ist Ihnen klar, dass in diesem Kästchen 150 Millionen liegen? Ja, leider kann ich Ihnen sowas Schönes niemals schenken. Machen Sie sich da mal keine Sorgen. Wer so aussieht wie ich, der kommt ganz gut ohne diesen Klimpim zurecht. Oder? Vor dem Haus quietschten Bremsen. Monsieur Grandier hatte sich nicht mal die Zeit genommen, sein Toupet ordentlich aufzusetzen. Ein Schuh war nicht zugebunden. Das ist ja groß, das ist ja großartig. Großartig? Wo sind sie denn, die Dinger? Sie folgten mir ins Büro. Er und ein dünnes Kerlchen mit entsprechendem Kinnbärtchen. Monsieur Octave, der Experte. Da sind sie ja. Da sind sie ja. Grandier malträtierte seine Brille, nahm sie ab, setzte sie wieder auf. Ein ständiges Auf und Ab. Hoffentlich ist das der echte Schmuck. Monsieur Octave, bitte. Ja? Der Experte tauchte sein Ziegenbärtchen in den funkelnden Krimskrams und unterzog ihn einer genauen Prüfung. Der Schmuck ist echt. In der Tat. Mein lieber Bürmer. Sie glauben gar nicht, wie dankbar ich Ihnen bin. Aber jetzt erzählen Sie mir alles. Wie haben Sie das gemacht? Ja, tut mir leid, aber da gibt es nichts zu erzählen. Berufsgeheimnis? Na, wenn Sie so wollen. Eine gefährliche Angelegenheit, Drecksarbeit. Wenn die Fleaks rauskriegen, dass ich meine Finger da drin habe, werden sie mir das Leben schwer machen. Ich finde, Ende gut, alles gut. Für Charles McGee und Bernard Lebaillet war es auch das Ende. Und zwar ein schlechtes. Das hatte der Versicherungsmensch vergessen. Na, Birma, nun weinen Sie nicht gleich. Sagen Sie, Monsieur Grandier, wer wusste darüber Bescheid, dass ich für Sie gearbeitet habe? Aber niemand. Absolut niemand. Sie wissen doch, wie sehr ich auf totale Diskretion bedacht war. Ja, ja. Übrigens, jemand in Ihrer Firma... Ja? Jemand aus Grandiers Firma hätte den Schmuck nicht mir, sondern Grandier selbst zukommen lassen. Hauptsache, die Sache hat ein gutes Ende gefunden, nicht wahr? Und weiterhin totale Diskretion. Sie können sich auf mich verlassen. Nehmen Sie den Schatz und erzählen Sie den Fix, was Sie wollen. Sagen Sie, Sie hätten ihn auf Ihrer Fußmatte gefunden, zum Beispiel. Nicht gleich so übertreiben. Möchten die Herren vielleicht einen Drink? Grandier war sehr ausgelassen. Das großartige Ereignis beflügelte ihn. Auf Ihr Wohl, Monsieur Bürmer. Monsieur Octave. Monsieur. Ja. Mit bestem Dank von meiner Versicherungsgesellschaft. Ich habe mitgebracht, was ich in meinem Tresor finden konnte. Alles andere regeln wir später. Ich schob das kleine Vermögen in eine Schublade. Wieder nahm Grandier seine Brille von der Nase und tupfte den Schweiß ab. Eine Sorgenfalte lief quer über seine Stirn. Ich hoffe nur, es fehlt nichts, Monsieur Octave. Mit sorgenvoller Miene den Ziegenbart auf Sturm, machte Monsieur Octave anhand einer Liste Inventur. Endlich richtete er sich auf und hüstelte nachdenklich. Es fehlt das Stück Nummer 7, Ohrringe. 2 Smaragde verschiedener Größe an jedem Ohrring. Wegen 4 grüner Steinchen werden wir uns doch nicht in den Hintern beißen. Also, grüne Steinchen, sie sind vielleicht gut. Diese grünen Steinchen, die haben einen Wert von... Er warf Elaine einen schrägen Blick zu, hinterhältig und vielsagend. Mit seinem Toupet immer noch auf 11:45 sah der Kerl ziemlich unsympathisch aus. Monsieur Grandier, es scheint ihn aber nicht zu bekommen, das Trinken außerhalb der Mahlzeiten. Wie bitte? Sie sind doch nicht weit davon entfernt zu glauben. Ich hätte die Klunker vom Tisch genommen, um sie meiner Sekretärin zu schenken. Hm? So würde ich nie... Elaine schnürte ein Paket. Monsieur Grandier klemmte es sich unter den Arm und verschwand. Monsieur Octave im Schlepptau. Ach, das ging ja alles sehr glatt. Ein wunderbarer Fall. Und das Honorar stimmt endlich auch mal. Zu glatt, mein Herz. Viel zu glatt. Wollen Sie die Akte nicht lieber doch schließen? Überlegen Sie mal, Elaine. Dieser Grandier und seine Gesellschaft stinken vor Geld. Aber je weniger Sie davon ausgeben, desto besser. Anstatt der Marquise die fälligen 150 Millionen zu zahlen, blechen Sie lieber 15 Millionen an die Diebe. Mir dagegen wird der gute Grandier keineswegs 15 Millionen zahlen. Mein Chef. Das ist doch Wahnsinn. Sie meinen doch nicht... Sie legte einen Zeigefinger auf die Lippen, als wollte sie die Flut der Ungeheuerlichkeiten zurückhalten. Grandier hätte dann Charles McGee getötet oder töten lassen, um den Schmuck ohne einen Sou zurückzukriegen. Mhm. Um die Beute rechtmäßig zu besitzen, hätte er sie ihnen danach zukommen lassen. Ja, er hat mich sozusagen engagiert, damit ich in dem Spielchen den Affen mache. Aber vielleicht war es genau anders. Ah ja? McGee handelte mit Rauschgift. Aha. Und ist von jemand, ist von anderem, jemand anderem umgebracht worden. Ja. Oh, wir sollten besser schlafen gehen. Bevor ich die Augen schloss, grübelte ich über das ganze Durcheinander nach. Wenn Grandier nicht die Hauptperson war, dann gab es noch einen geheimnisvollen Unbekannten. Das war mir gar nicht lieb. Ja. Birma, hier Grandier. Mhm. Ich brauche Ihre Hilfe. Sofort? Soll nicht Ihr Schaden sein. Aber wir haben doch schon abgerechnet. Dies Geld ist für zusätzliche Leistungen. Aha. Sie müssen mich von einem Paket befreien. Seit Monsieur Grandier vor 4 Tagen die funkelnde Beute mitgenommen hatte, war nichts passiert. Und jetzt ein Paket. Ein besonders unhandliches Paket. Bei mir zu Hause. Boulevard Raspail. Als ich mir meine Jacke schnappen wollte, rutschten mir die Zeitungen von gestern Abend aus der Tasche, die ich noch nicht gelesen hatte. Ich hob sie auf und dabei fiel mir eine Schlagzeile ins Auge. Gestohlener Schmuck aus dem Chateau Miramar wieder aufgetaucht. Grandier hatte also bis Montag gewartet und dann erst die Behörden von dem glücklichen Ereignis unterrichtet. Er hatte nicht gerade viel Fantasie bewiesen, um das Wiederauftauchen des Schatzes zu erklären. Er hatte sich mit der Fußmattengeschichte begnügt. Vielleicht hatte er deshalb Ärger. Im Taxi nahm ich mir den Crépus vor, der auch mit einer hübschen Schlagzeile aufwartete. Inspektor Brandonnel auf der Jagd nach Verbrechern getötet. Dazu ein Foto. Traurige Augen, sah aus wie ein Witwer. Schon lebend war sein Gesicht eher kalt gewesen, seine Augen glanzlos. Vielleicht würde ich eines Tages erfahren, warum er Bernard Lebailly umgebracht hatte. Kommen Sie rein, Bürger. Sachte, was soll denn die Kanone? Oh, entschuldigen Sie. Im Salon wartete Überraschung Nummer 2 auf mich. Zwischen Tisch und Sessel lag ein lebloser, gefesselter Körper. Roland Gilles. Er ist nicht tot. Roland Gilles, der Mittelsmann. Sieh mal einer an. War also doch keine Erfindung. Und was erwarten Sie jetzt von mir, Monsieur Grandier? Wie ich schon am Telefon sagte, Sie sollen mir diesen Mann vom Hals schaffen. Das fällt schließlich eher in Ihren als in meinen Bereich. Ich kann mir keinen Skandal leisten. Dafür zahle ich. Er fasste in eine Schublade und warf ein Bündel Banknoten auf den Tisch. Dann legte er einen Briefbeschwerer auf die Scheinchen und begann im Zimmer auf- und abzugehen. Gilles hatte vor dem Haus auf mich gewartet. Auf dem Boulevard konnten wir schlecht reden, also habe ich ihn in meine Wohnung gebeten. Was wollte er? Er können sich das nicht denken? Nein. Geld natürlich. Eine hübsche kleine Erpressung. Ich lass mich aber nicht erpressen. Ich zahle, was ich für richtig halte, auf meine Weise. Erpressen? Mit mir nicht. Ich hätte die Polizei holen können, aber ich will keinen Skandal. Wahrscheinlich weiß er Bescheid. Worüber denn? Über den Tod seines schwarzen Freundes und diese Geschichte mit dem Schmuck. Ich habe Sie nicht kommen lassen, damit Sie ein Verhör mit ihm anstellen. Für mich ist der Fall abgeschlossen. Für mich noch lange nicht. Es sind noch einige Fragen offen. Das verstehe ich nicht. Na, für Ihren Seelenfrieden wäre es besser gewesen, er hätte ins Gras gebissen. Einbrecher, Penner, Notwehr. Begreifen Sie? Dann hätte er Ihnen nicht widersprechen können. Nur eine Leiche mehr in dieser Angelegenheit. Ist das Ihr Ernst, Würmer? Mit einem boshaften Lächeln fasste er an seine Jackentasche, in der sein Revolver steckte. Vielleicht ist es ja noch früh genug, um meinen Fehler wieder gut zu machen. Jetzt frage ich Sie, ist das Ihr Ernst? Er antwortete nicht. Sein Arm baumelte ins Leere. Hastig fuhr er sich mit der Zunge über die Lippen. Durchsuchen Sie ihn, wecken Sie ihn auf, verhören Sie ihn, aber dann hauen Sie ab, beide. Für mich, hören Sie, ist der Fall erledigt. Die Beute war nicht sensationell. Zigaretten, Streichhölzer vom Club de la Botte Rouge in der Rue de Nevers, eine Brieftasche mit viel Geld. Zwei Zeitungen, die ausführlich über den Schmuck der Marquise berichteten, obwohl sie nichts Genaues wussten. Außerdem fand ich die Information über die endgültige Wahl der Miss Müll im Cave Bleu. Diese Taxi hatte es geschafft. Eine kleine Meldung war mit dem Fingernagel gekennzeichnet. Ein Gangster namens Sally Brani war in Nizza verhaftet worden. Ich steckte den ganzen Krempel wieder dahin, wo er hingehörte, und begann mit den Wiederbelebungsversuchen. Los, komm hoch. Oh, verdammte Scheiße. Wer sind Sie denn? Privatflick. Hast nichts zu befürchten. Versprich mir, schön brav zu sein, und ich gönn dich los. So. Privatflick? Ach, dann hatten wir also mit dir die Verabredung, Charlot und ich. Charlot? McGee. Ich will das Geld, das mir zusteht. Ihnen steht gar nichts zu. Machen Sie das im Echo. Wir werden das mal in aller Ruhe durchsprechen. Also, Roland, was hattest du heute Nacht hier zu suchen? Ich will meine Provision kassieren. Wofür? Für die Glasperlen von Mutter Forestier. Ich habe den Kontakt zu Ihnen hergestellt, Monsieur. Er sah Grandier an. Der richtete sich steif auf, so als hätte jemand seine Würde verletzt. Und das sollten Sie nicht vergessen, Monsieur. Mein Sohn, hier ist nichts zu holen. Andererseits, ihr wart also dicke Freunde, du und Charlot. Ja, wie Brüder. Du hast ihn also nicht umgelegt? Umgelegt? Um Himmels Willen, nein. Und? Kein Schiss, dass du jetzt dran bist? Wieso Schiss? Vielleicht, weil Sally Brani im Knast ist. Sally Brani? Ein Versuchsballon. Aber der Junge zeigte Wirkung. Er schluckte. Also, ich kapiere immer weniger. Wie ist das nun? Ist was für mich drin? Anstatt dir Geld zu geben, könnten wir dich der Polizei übergeben. Und die fragt dann nach dem restlichen Schmuck. Dem Rest von... Ach, Scheiße, dann... Dann erzähle ich denen, dass die Chefs der Versicherung mit uns verhandelt haben. Sähe nicht sehr gut aus für Grandier und Co. Ja, du bist ein Glückspilz. Kriegst zwar keinen Zug von uns, aber kommst als freier Mann hier raus. Vor Sally Brani hast du ja keine Angst mehr, weil der sitzt. Sie mit ihrem Sally Brani. So, und jetzt hau ich ab. Ich steckte meine Kanone ein, meine Pfeife, das Geld, das Jérôme Grandier für mich auf den Tisch gelegt hatte. Ich hoffe, ich verstehe eines Tages, was die Diskussion sollte. Adieu! Roland, Gilles und ich verließen den gastlichen Ort wie zwei stumme Fische. Ich drückte den Türöffner. Mein stummer Begleiter ging zuerst hinaus. Plötzlich warf er mir die scharfe Türkante mit aller Wucht gegen die Schläfe. Gleichzeitig schickte mich der Türknauf mit einem K.O.-Schlag in den Magen auf die Fliesen. Die Tür knallte ins Schloss. Dabei kriegte ich noch eins auf die Rübe. Wieder den echten Nestor Wilmar gespielt. Ja, Michel, ich habe ganz schön was abgekriegt. War ich lange weg? Genau, 30 Stunden. Sie haben selig geschlafen. Ja, dann kannst du ja gleich wieder losgehen. Sie sind unvernünftig. Der Schmuck ist wieder da, Sie haben ihr Geld. Ja, und Roland Gilles? Ich muss unbedingt mit ihm über den Trick mit der Tür sprechen. Ja, warum hat er das eigentlich getan? Ich nehme an, er wollte mich loswerden. Und ich sollte wohl nicht wissen, wo er wohnt. Aber von wegen, ich habe da so eine hübsche kleine Idee, dass uns der Club de la Borde Rouge einiges über ihn erzählen kann. Wieso denn das? Er hat ein Streichholzbriefchen bei sich von diesem Schuppen. Und da das Wetter schön ist, schlage ich vor, dass Sie mich bei meinem Erkundungsgang durchs Quartier begleiten. Als Verliebte oder als Touristen, Sie haben die Wahl. Als Touristen. Das wäre mir lieber. Bei brütender Hitze ist die Rue de Nevers eine Wohltat. Die Sonne hält sich hier in diesem schmalen, dunklen Schlauch nicht lange auf. Der Club de la Borde Rouge war in einem Schuppen untergebracht. Rechts und links Häuserwände. Hinter einer Wand waren die Wohnungen in möblierte Zimmer umgewandelt. Und? Das war's dann schon? Ich habe das Gefühl, meine hübsche kleine Idee war nicht viel wert. Das Streichholzbriefchen war kein Indiz. Ich glaube, wir brauchen eine Stärkung. Wir gingen ins De Margaux und setzten uns auf den Teil der Terrasse, von dem aus man den schönsten Blick auf die Kirche Saint-Germain-des-Prés hat. Was ist mit Ihnen los, Chef? Immer noch der Stoß mit der Tür? Er muss wohl. Aber ich denke an die Plauderei mit Roland Gilles. Der Mord an dem Schwarzen war keine Abrechnung unter Ganoven. Charles McGee wurde also nicht wegen des Schmucks umgebracht, sondern aus einem anderen Grund, den wir nicht kennen. Und sein Mörder hat den Schmuck mitgehen lassen und als er merkte, wie gefährlich die Juwelen der Marquise waren, ja, da hat er sie ihnen auf die Fußmatte gelegt. Aber woher wusste der Mörder, dass ich was damit zu tun hatte? Erst dachte ich Grandier, dann Roland Gilles. Ja, Fehlanzeige, was? Reden wir über was anderes. Ach, apropos, hätte ich fast vergessen. Ihr Witwer. Randonnelle? Ich habe die Zeitungen durchforstet. In einer ist die Rede von einem Telefonanruf, der ihn sehr nervös gemacht haben soll. Auch von einer Verabredung wurde gesprochen. Le Bailly hat sein Namensschild an die Wohnungstür gehängt, weil er eine Verabredung mit dem Flick hatte. Und wer kommt auch und tötet ihn? Wenn Sie mir sagen können, weshalb? Ich kann Ihnen nur sagen, dass der Inspektor seit dem Anruf nicht mehr derselbe war. Schreiben jedenfalls die Zeitung. Der Abend mit Hélène im Borde Rouge war ein Reinfall. Die gleiche bunte Gesellschaft wie überall, dieselbe Musik. Nur der einäugige Posaunist mit der gelben Augenklappe fiel aus dem Rahmen. Die Nacht war trotzdem lang geworden. Und es war schon 10 Uhr, als mich das Telefon weckte. Durmin? Monsieur Durmin. Julie Capron. Madame. Ich habe einen Auftrag für Sie. Könnten Sie bitte bei mir vorbeikommen? Worum geht es denn, Madame? Meine Nichte ist verschwunden. Katharine. Ja, im Augenblick habe ich wenig Zeit. Sie sprach von Ihnen. Monsieur Durmin. Catherine Capron. Helfen Sie mir, Madame. Kenne ich den Namen? Aus der Zeitung. Ja, Sie haben vielleicht von einer Wahl zur Miss Müll gehört? Taxi? So hat man sie auch gerufen, ja. Eine biedere alte Dame, voller Angst, öffnete die Tür. Richtige Tränen schimmerten in den Augenwinkeln. Ihre Eltern, Mein Bruder Henri und seine Frau sind 1943 bei einem Bombenangriff ums Leben gekommen. Ich war die einzige Angehörige. Als sie Schauspielerin werden wollte, war ich zwar nicht eben begeistert. Und jetzt diese skandalöse Wahl zur Miss Müll. Sie werden sie mir zurückbringen, Monsieur Burma. Langsam ging ich die Rue de Rennes hinunter, jene seltsame Gerade, die auch bei strahlendem Sonnenschein und 35 Grad im Schatten traurig und kalt aussieht. Ich bog in die Rue Notre-Dame des Champs ein und gelangte durch die Rue des Fleurus zur Rue Guinemer. Im Jardin du Luxembourg herrschte ein fröhliches Treiben. Unrasiert, Tränensäcke unter den geröteten, wässrigen Augen. Monsieur Germain Saint-Germain, der Mann, der nie trank, hatte kräftig gesoffen. Würmer, was wollen Sie? Ein Schwätzchen? Ich suche Catherine Capron, auch Taxi genannt. Oder Miss Müll. Und Sie meinen, die Kleine liegt bei mir im Bett? Nicht in Ihrem Bett, eher in dem Ihres jungen Dichterfreundes mit dem hübschen Pseudonym. Remy Brandwell? Genau. Finde ich ihn, finde ich sie. Tja, kann sein, obwohl in dieser Clique weiß man nie, wer wen gerade umlegt. Oder ob sie zusammen schlafen oder nur Jazz hören. Unsere Jugend ist keusch und züchtig, mein Lieber. Schrecklich keusch. Ich wollte nur die Adresse von Remy. Die habe ich nicht. Da werden sie wohl durch die Bars ziehen müssen. Schon kapiert. Er wohnt bei Ihnen und jetzt ist er weg. Deswegen saufen Sie sich voll, lassen Ihre Würde zum Teufel gehen. Das geht Sie überhaupt nichts an. Stimmt. Aber was Remy betrifft... Ja, er hat hier gewohnt. Wenn er gerade nichts anderes hatte. Alles Vagabunden, Parasiten, Scheißkerle. Ich fange an, die ganze Saubande zu verfluchen. Das ist mir völlig egal. Ich muss diese Taxi an den heimischen Herd Ihrer Tante zurückbringen. Also, wo kann Taxi sein? Da können Sie die ganze Kicke abklappern. Und hinterher noch unseren Freund Martin Bernet besuchen. Tante? Warum den? Er hat mit ihr geschlafen. Schläft mit jeder. Sogar mit Filmstars. Er nahm eine Zeitung vom Sofa. Hier. Erster Preis in Toledano für Suzy Desmoulins für die beste weibliche Hauptrolle. Wo finde ich Tintin? Hotel Texas, Rue de Seine. Und jetzt entschuldigen Sie mich. Tintin saß am Tisch und rauchte. Ah, Seine ist da. Sorry. Ja. Dann setz dich doch. Dreckige Handtücher auf dem Waschbecken, ein paar Bücher auf einem Regal an der Wand, ein Foto von Tintin mit Suzy, als sie noch kein Star war. Auf dem Tisch lag die Zeitung, die Saint-Germain mir schon gezeigt hatte. Dazu Briefe, Fotos, Zeitungsausschnitte. Schöne Sammlung hast du da, Tintin. Ja, hab's mir heute zum letzten Mal angesehen. Ich glaube, ich werde das ganze Zeugs verbrennen. Steckt eine Menge Geld drin, aber... Geld? Ich werd's verbrennen. Ich weiß, wovon ich rede. Du wolltest was von mir? Ich soll Taxi nach Hause bringen. Saint-Germain, der Schriftsteller, hat mir gesagt, du hättest mit ihr geschlafen. Jetzt erfindet er schon Geschichten. Na, bravo. Du kennst sie. Ja. Weißt du zufällig, wo sie rumhängt? Sie ist bestimmt bei ihren dreckigen Negern. Ihren dreckigen... Hat mich verändert, was? Neger mag ich nicht mehr. Ein Schwarzer von Martinique hat mir Suzy weggeschnappt. Seitdem bin ich Rassist. Sag mal, im Hotel Diderot ist neulich einer umgebracht worden. Das war's. Du doch hoffentlich nicht. Monsieur Flick, was? Er sah mich seltsam an. Nein. Ich habe Charlie McGee nicht um die Ecke gebracht. Schön. Also Taxi und Ihre Neger. Ich habe sie kürzlich mit Mickey gesehen. Wer ist denn das? Spielt Posaune in Baton Rouge. Hat so einen gelben Fetzen über seinem toten Auge. Kennst du ihn? Ich kenne den Jazzkeller. Und Taxi? In der Gegend wirst du die Taxi bestimmt finden. Fast die ganze Gesellschaft von Baton Rouge wohnt in dem Haus neben dem Club. Der Autolärm vom Quai de Conti verhallte unter dem Torbogen zur Rue de Nevers. Ein Hund schnupperte an der Tür des Baton Rouge. Einer seiner Artgenossen hatte seine feuchte Spur hinterlassen. Eine düstere Ahnung zog mich in den schmierig feuchten Keller. Zwischen zwei überquellenden Mülleimern lag ein prallgefüllter Jutesack. Zwischen zwei Mülleimern. Würdige Brautjungfern für Miss Müll. Ihre langen blonden Haare waren blutverklebt. Sie war nicht erstochen worden, auch nicht mit Blei vollgepumpt. Sie hatte nur einen Schlag bekommen, an dem war sie gestorben. Die Rue de Nevers lag friedlich und ruhig da. Der Autolärm vom Quai de Conti verhallte unter dem Torbogen. Ich verspürte ein riesiges Verlangen, allein zu sein. Aber zuerst wollte ich das Unangenehme hinter mich bringen. Mademoiselle Julie Capron, die Tante, musste informiert werden. Von mir würde sie aber nicht die traurige Wahrheit erfahren, nahm ich mir vor. Oh, Monsieur Burmain, das ist ja nett von Ihnen. Ich habe die letzten Stunden bei der Suche nach Ihrer Nichte nicht vergeudet. Ich bin dabei zu dem Schluss gekommen, dass Ihre Nichte wohl nicht mehr in Paris ist. Nicht mehr in Paris? So ist es. Ich würde sagen, Flucht aus Liebe. Ja, und Sie wissen auch, mit wem sie davongelaufen ist? Nein. Hoffentlich ist es ein anständiger Junge. Sie rutschte auf ihrem Stuhl hin und her, zupfte an ihren Ohrringen. Ich muss Ihnen noch etwas erzählen, was ich neulich verheimlicht habe. Übrigens gehört mir das nicht. Kurz und gut, ich habe etwas unter Katharines Sachen gefunden. Etwas zu Wertvolles, als dass es nicht gestohlen ist. Auf dem niedrigen Tischchen zwischen uns stand ein Kästchen. In dem Kästchen funkelten vier grüne Steine. Die Ohrringe der Marquise de Forestier-Cournon. Die Smaragde, die in unserer Sammlung noch fehlten. Ich möchte es nicht mehr hier im Hause haben. Sie verstehen? Ich ging nach Hause und verbrachte die nächsten Stunden damit, zwei und zwei zusammenzuzählen. Als ich glaubte, alles gut im Griff zu haben, war es schon Nacht geworden. Die Nacht war herrlich warm und sternenklar. Ich fuhr mit der Metro bis Vavin. Durch die Rue Brea und die Rue Vavin gelangte ich zum Jardin du Luxembourg. Hinter den geschlossenen Gittertoren rauschten die Bäume im leichten, lauen Wind. Ein angenehmer Pflanzenduft erfüllte die Luft. Die Fenster des Schriftstellers Germain Saint-Germain waren schwach erleuchtet. Oh, Monsieur Burmain. Sie haben mehrmals versucht, Sie telefonisch zu erreichen. Das trifft sich ja gut. Ja, Monsieur. Monsieur hat Besuch. Aha. Wenn Monsieur bitte eine Sekunde warten möchten. Was ist... Ja. Moment. Ich rannte den Diener über den Haufen und stürzte ins Zimmer. In einer Ecke kauerte zwischen verstreut herumliegenden Büchern Germain Saint-Germain, ungekämmt, unrasiert im Pyjama. Er wimmerte wie ein Kind. Und der junge, aber schon kahlköpfige Mann neben ihm... Mit seiner 22er in der Hand lachte glucksend. Burmain, Burmain, passen Sie auf! Schluss jetzt, Tintin! Du bist ja total blau. Hör auf, du bist verrückt. Ich bin nicht besoffen. Jetzt nicht mehr. Er warf die Pistole auf ein Buffet. Die brauche ich jetzt nicht mehr. Was für ein Anblick. Sieh ihn dir bloß an. Burmain, die wollen mich umbringen. Retten Sie mich. Halten Sie die Schnauze. Vielleicht sollte man die Polizei rufen. Verarzten Sie lieber den Chef und schließen Sie die Fenster. Sehr wohl. Jetzt zu dir, Tante. Du passt mir gar nicht in mein Puzzle. Ich wollte unserem großen Meister gerade eine Geschichte erzählen, in der du bis auf Weiteres nicht vorkommst. Eine Geschichte? Aus der dann noch ein Buch macht? Warum nicht? Dann bist du mir herzlich willkommen. Er selbst hat nämlich keine Ideen. Er ist total erledigt. Saint-Germain stieß ein dumpfes Gegrunze aus, als hätte man ihn soeben wieder verletzt. Der Diener kam mit der Hausapotheke. Monsieur? Sie werden mich umbringen. Weißt du, wie er sich inspirieren lässt? Ja, er besäuft sich. Nein, er lässt die anderen saufen. Alkohol, Worte. Lässt sie dann Scheiße bauen und versucht, das aufs Papier zu bringen. Bei mir hat er es auch versucht. Tintin nahm einen grünen Aktendeckel vom Tisch, auf dem in großen Buchstaben zu lesen war: Der Keller des ersten Kummers. Er schlug den Aktendeckel auf. Gähnende Leere. Über den Titel ist er noch nicht hinausgekommen. Weißt du, was das werden sollte, Nestor? Unsere Geschichte. Sie, sie's und meine. Er ließ den Aktendeckel auf den Boden fallen und gab ihm einen Tritt. Je höher sie steigt, desto tiefer sinkst du. Meine unglückliche Liebe versaut mir das ganze Leben, was? Er ging zu dem Sessel, in dem der große Dichter zusammengekauert saß, so selbstbewusst wie ein Putzlappen, und baute sich vor ihm auf. Hör mir mal zu, Bergugnou. So ein Schwein wie du verdient nicht zu leben. Du bist leer, erledigt, ausgepumpt. Dann hör auf. Lass mich in Frieden. Deine Frau, die hat das als erste gemerkt und die ist abgehauen. Mit dir kann keine Sau zusammenleben. Dann lass das jetzt kommen. Nicht nur ich bin ein Versager, du auch. Aber weißt du was, du fällst tiefer als ich. Tintin, komm, lass du mich. Du kapierst doch sonst immer alles, Nestor! Weißt du, was er gemacht hat? Eine kleine 18-Jährige, Raymond, die hat er besoffen gemacht, wie die anderen auch. Ja, nur, die hat das nicht verkraftet, die hat sich umgebracht. Bergugnou, ich mach dich für Raymonds Tod verantwortlich, du ausgelutschte Hure, du! Und du, du hast daraus eine kleine, miese Novelle gemacht, du miese Ratte! Das stimmt nicht. So, das reicht jetzt. Hör mal, Nestor, du findest sicher, dass ich übertreibe, ja? Aber ich frage mich, ob er zögern würde, irgendjemanden zu einem Mord zu treiben, nur um aus nächster Nähe das Verhalten eines Mörders zu studieren. Weißt du, der bringt das fertig. Ja, ich glaube, das hat er schon fertig. Das ist eine Lüge! Hier. Trinken Sie Saint-Germain, dann haben Sie weniger Schiss. Sie wollen mich umbringen, diese Schweine. Er führte das Glas mühsam an die zitternden Lippen und trank es in einem Zug leer. Ein paar Tropfen liefen ihm übers stopplige Kinn. Sie sind hinter mir hin. Sie haben die Atmosphäre um sich vergiftet und daran ersticken Sie. Jetzt wollen Sie das damit sagen? Diese gemeine, undankbare Bande. Ich habe die Atmosphäre nicht vergiftet. Ist es meine Schuld, wenn diese Dummköpfe so labil sind und sich wer weiß was ausdenken? Wie dieser arme Irre, dieser Martin Burnet, alles erfunden. Seine Susie hat ihn um den Schluss angebracht. Warum wollten Sie mich eigentlich sehen? Das wollten Sie doch, oder? Hören Sie, Burma. Er schwieg. Was er sagen wollte, kam ihm offenbar schwer über die Lippen. Ich verabreichte ihm noch eine Ration Alkohol und wartete. Ja, naja, also ich hab vielleicht was für Sie. Beruflich meine ich. Interessieren Sie sich für den Mord an diesem Schwarzen im Hotel Diderot? Das wissen Sie doch genau. Wieso soll ich das wissen? Spielen Sie nicht den Naiven. Sie haben gehört, wie ich im Café Bleu mit dem Nachtportier telefoniert habe. Seitdem wissen Sie es. Und da wussten Sie schon, dass der Schwarze tot war. Also war für Sie klar, Nestor Burma interessiert sich für den Fall. Und als Sie später den Schmuck loswerden wollten, da haben Sie ihn mir vor die Tür gelegt. Aber Burma, Sie wollen mir nicht zufällig den Mord in die Schuhe schieben. Nein. Den Namen des Mörders werden Sie mir gleich nennen. Denn jetzt kriegen Sie so langsam Angst vor ihm. Also waren Sie es nicht. Und wer dann? Ein Dichter. Rémy Brandwell. Ja, nennen wir ihn fürs Erste so. Großer Gott, Sie wissen aber auch alles. Nicht alles, aber so einiges. Und zwar viel immerhin. Zu viel. Lenny! Salü, mein Lichter. Der neue Besucher war groß, hatte lange Haare und ein aufgedunsenes Gesicht, in der Hand einen Revolver. Er trug Jeans und eine amerikanische Jacke mit Lederflicken an den Ellenbogen. Na? Bergugno? Gerade dabei, mich zu verpfeifen? Wieso? Was denkst du denn? Ich dachte, du wolltest mir die vierte Kopie geben, die noch nicht vernichtet ist. Alles leere Versprechungen, wie? Nein, nein, nein! Ehrenwort! Ich werde dir alles erklären, Remy! Brandwell. Wie der versoffene Bruder von Emily Brontë. Deine Märchen kenne ich inzwischen. Sei nicht blöd, Brandonnel. Aber... Ich... hab den Eindruck, Sie wissen eine Menge. Brandonnel, wie der Sohn des verstorbenen Witwers, zu Lebzeiten Polizeiinspektor. Haben Sie das ganz alleine rausgekriegt? Ja, hat mir aber zu lange gedauert. Und? Ist noch was? Zwei hast du schon umgelegt. Für diese Glanzleistung wirst du zwar keinen Orden kriegen, aber überleg mal, Sohn eines toten Flicks, der im Dienst erschossen wurde. Ein gnädiger Richter gibt dir dafür lebenslänglich. Nur, wenn du ein halbes Dutzend ins Jenseits beförderst, kostet dich das den Kopf. Sie wissen eine Menge, Bürma. Er drehte den gefährdeten Kopf in meine Richtung, fett und wächsern. Zwei Leute soll ich umgebracht haben? Charlie McGee und Bernard Lebailly. Also, Charlie McGee, einverstanden, aber... Mit dem Schießeisen in der Hand ging ich ein paar Schritte zurück, um eine böse Überraschung zu vermeiden. Der junge Mann stand hinter einem Sessel. Ich wollte ihm sein Geld abknöpfen. Von Monsieur Saint-Germain angefeuert. Das ist unsere Sache. Weiter. So sehr hat er sich gar nicht verbarrikadiert. Ging manchmal auf die Straße und bei so einer Gelegenheit hat er jemanden kennengelernt. Und wen, bitteschön? Werde ich nicht verraten. Ich sag nichts mehr. Und was wolltest du hier? Bergugno mit der Kanone bedrohen? Hat der Taxi mit Charlie bekannt gemacht? Dieses Schwein! Der war ganz scharf auf blonde Frauen. Ja, sehr gut für mildernde Umstände, Kleiner. Anscheinend existiert auf der Grundlage von Rassenhass sowas wie Sexualneid bei den Weißen auf die Farbigen. Verdammt nochmal! Genau das habe ich in diesem Zimmer gespürt. Wir wollten ihm nur sein Geld klauen. Mhm. Taxi war dabei, kapierte aber nicht, dass das Ganze dass nur... Dass du ihre Ehre verteidigen wolltest, ja? Ja. Und so ein Erlebnis hat die arme Taxi bei der Wahl zur Miss Müll mächtig erschüttert. Und du musstest dir anschließend ein Beruhigungsmittel geben. Einzelheiten interessieren mich nicht. Und wenn ich dir von deinem zweiten Opfer erzähle, Bernard Lebailly, interessiert dich das auch nicht? Nicht die Bohne. Bevor er dein Opfer wurde, war er das Opfer dieses Arrondissements. Er hat geschrieben, Prosa, Theaterstücke. Lebailly saß hinter der Rezeption, als du in der besagten Nacht zum Zimmer 42 hochgingst. Er hat sofort kapiert, dass du der Mörder warst. So. Aber anstatt dich zu verpfeifen, spekulierte er auf eine Befriedigung höherer Art. Er wusste wohl, dass du der Sohn eines Flicks warst. Was lag näher als eine hübsche kleine Erpressung? Aber als er merkte, dass du nicht so richtig mitmachst, ruft er deinen Vater an und sagt so ungefähr, der Mörder vom Hotel Diderot ist ihr Sohn. Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an mich, Rue de Quatre-Vingts. Mein Name steht an der Tür, etc., etc., etc. Bürma der Geschichten erzählen. Das ist ja wunderbar. Als dein Vater dort auftauchte, hattest du schon reingeschaut und den Erpresser umgebracht. Dein Vater begreift, dass du der Mörder bist und wirft sich irgendwelchen Gangstern vor die Flinte. Das sind doch nur Vermutungen. Und wie kommt es, dass die dicken, fetten Freunde Bergugno und Brandwell sich gegenseitig in die Pfanne hauen wollen? Tja, raten Sie mal, wo Sie doch so schlau sind. Unser Schriftsteller hat dich zum Reden gebracht und alles schön aufgeschrieben. Und du erkennst, dass die Beichte auch ein Geständnis ist. Also musst du ihm das Manuskript wegnehmen. Aber der Meister sitzt ohne Idee und ohne Buch da. Tja, red nur weiter. Heute wollte er mit mir reden. Denn um sich rauszuhalten und sich an dir zu rächen, hat er mir den kompromittierenden Schmuck zukommen lassen. Das hat dir bestimmt nicht gefallen und du wolltest ihn wiederhaben. Und der große Dichter lockt dich her mit Hilfe einer ominösen vierten Kopie seiner Notizen. Mich bestellt er auch dazu. Ich soll dich nämlich an die Polizei ausliefern. Aber meint er denn, im Knast halte ich die Schnauze? Ja, um als Mittäter verurteilt zu werden, müsste er die Mittel des Verbrechens beschafft oder das Verbrechen begünstigt haben, wie es im Gesetz heißt. Unser Meister hat also nichts zu befürchten. Außer eine Kugel verpasst zu kriegen. Eben. Ja, in meiner Situation. Eben. Deswegen würde er dich lieber hinter Gittern sehen. Aber ich sag's nochmal. Noch eine Leiche würde die Geschworenen dazu bringen. Ihr werdet keine Geschworenen brauchen. Ein weiterer Staatsbürger mit Revolver war auf der Bildfläche erschienen. Roland Gilles. Wir waren komplett. Wie kommen Sie hier rein? Die wichtigste Frage heute. Bin gleich hinter dem kleinen Scheißer reingekommen. Der Diener ist in der Küche. Hat's hoffentlich überlebt. Direkt hinter Remy? Hast du ihn etwa verfolgt? Na, sieh mal an. Dann hat Taxi dir vor ihrem Tod noch verraten, wo du den Mörder deines Freundes erwischen konntest. Du hättest sie aber nicht umbringen sollen. Donnerwetter. Du weißt Bescheid? Du. Brandonnel taumelte, grunzte wie ein Schwein, brachte aber kaum ein vernünftiges Wort heraus. Roland Gilles nahm seine ganze Aufmerksamkeit in Anspruch. Du